das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, super pünktlich. Heute sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Wir haben diese Woche jeden Tag eine freie Themennacht und nächste Woche dann wieder, wie gewohnt, mittwochs eine feste Themennacht. Also heute auch wieder frei. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden, diskutieren oder streiten oder plaudern wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Corinna. Und die Corinna ist 49. Guten Morgen, Corinna. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, Corinna, um was geht's bei dir? Es geht eigentlich um ein richtig schönes Thema. Und zwar, bin frisch verliebt, aber nicht normal, wie man so sagt. Aha. Ich war, um mal ein bisschen vorzugreifen, war ich 30 Jahre in einer Baptistengemeinde, 16 Jahre verheiratet, 3 Kinder zur Welt gebracht, etc. pp. Bin seit 16 Jahre verheiratet? Mhm. Ja. Mhm. Seit 10 Jahren bin ich getrennt, seit 8 Jahren geschieden. Mhm. Und habe mich das erste Mal letztes Jahr in eine Frau verliebt. Ach, guck an. Und vorher... Ach, Kick. Und vorher keinerlei Ambitionen diesbezüglich gehabt? Nein. Überhaupt nicht. Ja gut, aber mit dieser Frau hat es nicht wirklich geklappt. Also... Warst du denn... Warst du voriges Jahr, als du dich in diese Frau verliebt hast, noch in deiner Ehe? Nee. Nein, nicht in der Ehe, aber ich war noch in dieser Baptistengemeinde. Das hat auch noch so bestimmte Gründe, warum ich das so erwähne. Weil mir das so auf den Keks geht, was für Christen und Homosexualität und dergleichen angeht. Ich würde mal sagen, eins nach dem anderen. In diese Frau bist du nicht mehr verliebt, in die du dich zum ersten Mal da verliebt hast, vor gar nicht langer Zeit. Aber jetzt wieder in eine Frau, oder? Ja, ich habe dann auf einer Seite meine jetzige Freundin kennengelernt. Wir haben dann lange Telefonate geführt und uns kennengelernt und wir sind jetzt so seit 2 Wochen zusammen und ach, seit ich bin angekommen. 2 Wochen erst? Ja, seit 2 aber Wochen. Ich bin angekommen. Ich weiß, das ist genau das, was ich will, was ich wollte und es ist schön. Du hast das gerade eben mehrfach erwähnt mit der Baptistengemeinde. Wir erklären vielleicht mal, Baptisten sind das sind die freien evangelischen freie evangelische Gemeinde, genau. Genau, die Erwachsenentaufe durchführen. Ja, und dort warst du Mitglied oder bist du Mitglied? Da war ich. Da warst du. Ja, ich habe dann eben halt, als ich mich damals das erste Mal eben halt in eine Frau verliebt habe, bin ich auf Ignoranz, Intoleranz gestoßen und habe aber gesagt, ja, aber mir ist es jetzt auch passiert und so kann es gehen. Du hast es offen in der Gemeinde gesagt? Im Freundeskreis in dieser Gemeinde, ja. Ja, okay. Mhm. Ja, und das war irgendwie dann nicht so witzig, weil man sich dann von mir erstmal sehr abgewandt hat und mir dann auch mit SMS oder Bibelversen und so weiter versucht hat, mich wieder auf den richtigen Weg zu führen, weil das ist ja Sünde. Das geht ja nicht. Mhm. Ja, und also freie evangelische, ein bisschen anders. Natürlich. Freie evangelische Gruppierungen sind bisweilen krasser und härter drauf als die großen Kirchen oder auch die katholische Kirche, die da weitaus toleranter mit umgeht, mit solchen Sachen. Ja. Haben die dich dann rausgeschmissen oder bist du freiwillig gegangen? Ich bin freiwillig gegangen. Ich habe einfach gesagt, also ich möchte jetzt einfach meinen Weg gehen. Mhm. Ich möchte den Weg gehen, der mir gut tut, der für mich richtig ist und habe dann um die Entlassung quasi gebeten, um den Austritt. Nun warst du aber, wie du gerade gesagt hast, Jahrzehnte in dieser Gemeinde. Ja. Das heißt, so eine Gemeinde ist dann ja auch so eine Heimat quasi. Ja, man ist verwurzelt, mit den Menschen verbunden. Ja, klar. Wie schwierig war das für dich, dann diesen Schritt nach draußen zu machen? Absolut. Es war erstmal wahnsinnig schwer. Also ich habe auch wirklich erstmal hier ein halbes Jahr richtig gelitten. Mhm. Also es tat mir sehr weh und auch zu erkennen, dass Freunde, die ich als Freunde dachte, die sich dann von dir abwenden, damit muss man auch erstmal klar werden. Wie haben die denn argumentiert? Was haben die dir gesagt? Einfach eben halt, dass ich Sünde und Gott will das nicht und mehr auch nicht. Mhm. Ja, und woher wissen? Schuld, Ja, angeblich aus der Bibel. Ja. Aber ich habe da auch einiges gesucht, habe dann auch, wie gesagt, ich habe mich dann auch damit dann befasst und gedacht, Mensch, muss ja dann vielleicht irgendwas dran sein, ja? Mhm. Und wollte mich selbst vergewissern, aber ich habe es einfach nicht gefunden und dachte, nee, Leute, ihr seid falsch, ja? Gab es denn dann auch ein Gespräch mit einem, ich weiß nicht, wie man die oberen in diesen Gemeinden mit nennt? Mit dem Pastor oder mit dem Ältesten? Nein, gar nicht. Gab also ich habe noch E-Mails geschrieben, aber da kamen dann nur irgendwelche so lapidare E-Mails zurück nach dem Motto, ich soll wieder klar werden oder kommen wieder auf den richtigen Weg zurück, ja. Und da habe ich gedacht, ja danke, das brauche ich auch nicht. Jetzt hast du deine Gemeinde und die Baptistenkirche verloren. Hast du deinen Glauben auch verloren? Nein. Nein. Nein, das habe ich denen auch immer sofort gesagt. Das habe ich auch meiner Freundin gesagt. Also mein Glauben kann mir keiner mehr nehmen, weil ich auch vieles ja erlebt habe mit meinem Glauben und weiß. Ja, da gibt es was. Hat das jetzt dazu geführt, dass du beispielsweise in die evangelische Kirche eingetreten bist oder in eine andere Gemeinde irgendwo? Nein, also ich lasse mir da jetzt einfach Zeit. Ich sage mir einfach, wenn es wieder so sein soll, dann werde ich was finden, dann wird es auf mich zukommen. Mhm. Ich mache da keinen Kampf mehr raus. Verstehe. Also, wenn man aber so viele Jahrzehnte, ich sage es jetzt mal bewusst provokativ, was diese Thematik anbelangt, Gehirn gewaschen wird. Ja. Ist es dann, wie schwierig ist es, sich selbst dann einzugestehen, ich bin homosexuell? Ja, es ist eben halt, es ist erstmal für sich selbst unheimlich schwierig, es dir selbst klar zu machen. Mhm. Und zu sagen, was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn jetzt mit dir los? Und da habe ich wirklich richtig harte Wochen hinter mich gebracht und dann aber auch gemerkt, ja, aber dann ist es jetzt so. Mhm. Ja, und dann war es auch so. Vielleicht hat dir auch geholfen. Sehr gut damit. Ja, vielleicht hat dir auch geholfen, dass du eine erfahrene Frau schon bist, eine lebenserfahrene Frau. Wenn du noch ein junges Mädel damals, als du ein junges Mädel warst, wäre es wahrscheinlich um ein Vielfaches schwieriger gewesen, diesen Weg zu gehen. Denke ich auch. Ja. Du hast 3 Kinder, sagst du? Ja. Wie alt sind die? Die sind 23, 20 und 17. Ja, wie reagieren die darauf, dass die Mama jetzt lesbisch ist? Also die Tochter und der jüngere Sohn, der mittlere ist ein behinderter Sohn, der versteht das nicht so. Aber die haben super reagiert. Ich habe erst letzte Woche mit meiner Freundin meine Tochter besucht und die hat auch Daumen hoch gezeigt und auch so gesagt, boah, ich sehe ja, dass es dir gut tut und dass es dir ja gut geht und super. Wenn man dann so eine Gemeinde verlässt, haben wir gerade drüber gesprochen, dann brechen ja auch ganz viele Freundschaften weg. Ja. Gibt es dennoch Freundschaften oder vielleicht ein paar Leute in deinem Umfeld, die sagen, okay, das ist richtig, was du machst, abgesehen von den Kindern jetzt? Also eine Person, die nicht unbedingt sagt, es ist richtig, was ich mache, aber die dennoch zu mir steht, also die sagt, aber ich möchte die Freundschaft nicht verlieren. Aus dem alten Umfeld? Ja, aus dem alten, ist eine Person. Aber wir brauchten auch ein halbes Jahr, um überhaupt wieder zueinander zu finden. Sie brauchte auch erstmal ein halbes Jahr und hat erstmal, wir sind auf einem guten Weg, sag ich mal. Wie erklärst du dir das, dass du jetzt im, ich sag mal, in Anführungszeichen im hohen Alter von 48, 49, dass du entdeckt hast für dich, dass du in eine andere sexuelle Richtung gehst? Kann ich dir nicht erklären, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Anscheinend war das dieser Moment, als ich dann dieser einen Frau da begegnet bin und dachte, wow, was ist denn das? Es gab vorher keine sexuellen Fantasien, heimliche Fantasien mit Frauen früher? Nein, überhaupt wirklich nicht. Überhaupt nicht, nein. Das heißt, du glaubst nicht, dass du es verdrängt hast, sondern es war einfach nicht da. Es war nicht da. Ja. Es war nicht da. Ja, sollte alles gehen. Es hat mich einfach so, bumm. Ja. Ich bin froh, dass du so guter Dinge bist und dass du lachst und dass alles gut klingt und glücklich klingt. Du bist verliebt und da ist man auch glücklich. Ja, sowieso. Und die Geschichte mit der verlorenen Glaubensgemeinschaft ist natürlich ausgesprochen traurig, aber ich finde es auch richtig, wie du da rangehst. Lass dir Zeit, vielleicht findet sich irgendwas, dass du woanders wieder hingehst oder vielleicht auch nicht und praktizierst deinen Glauben für dich alleine. Irgendwas wird sich schon ergeben. Ja. Denke ich auch. Dann wünsche ich dir und deiner Freundin viel Glück, alles Gute und genießt eure Liebe und euer Leben. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute, Corinna. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Björn ist hier und Björn ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Björn. Hallo. So, Domian. Über was reden wir? Also ich habe ein Problem und zwar, ich bin ziemlich stark übergewichtig. Also ich bin 1,75 Meter groß. Ja. Wiege 180 Kilo und 180 ja, Kilo? Genau, 180 Kilo, genau. Das ist also wie bei der Körpergröße ziemlich viel, ne? Allerdings. Finde ich auch. Ja, seit wann schon? Du bist 23, seit wann schon? Genau, das ist seit 7 Jahren, läuft das. Und ja, das fing an. Also ich war vorher, war ich sportlich ziemlich erfolgreich. Das habe ich jetzt auch gerade schon mal gesagt. Und da habe ich ja bei Preußen Köln gespielt. Ach. Und das fing dann an mit 2-3 Kilo. Also da habe ich schon gedacht, okay, das ist nichts Ernstes. Das heißt, ich unterbreche ihn. Das heißt, vor 8, 9 Jahren warst du ein ranker, schlanker Kerl. Richtig, genau. Also ich war kurz vorm Sprung zum FC hier, hab da auch schon ein Probetraining absolviert. Mhm. Also da habe ich dann eine Zeit in der E-Jung gespielt, das war in der E2. Und das waren 2 Jahrgänge über mir. Mhm. Also wie gesagt, hab bei den Leuten mitgespielt. Entschuldigung. Ja. Bei den Leuten mitgespielt, die 2 Jahre älter waren wie ich. Und da habe ich mich dann durchsetzen können. Und das kam dann schlagartig mit der Krankheit, weil das dann an jedes Ende und ja. Was für eine Krankheit? Ja, wie gesagt, das ist diese die Schilddrüsenunterfunktion und dadurch nehme ich dann halt immer zunehmend dazu. Ach so. Richtig, genau. Aber kann man gegen diese Schilddrüsenerkrankung nicht etwas unternehmen, damit du nicht zunimmst? Ja doch, also ich war, wie gesagt, ich habe auch Tabletten dagegen genommen. Das am Anfang war das auf jeden Fall okay. Hm. Da hat sich das ein bisschen stabilisiert, aber mittlerweile schlagen die Tabletten nicht an, weil mein Körper mittlerweile die Tabletten nicht mehr annimmt, also nicht die Wirkstoffe nicht mehr verarbeiten kann, sodass der Körper halt sagt, nee, wollen wir nicht mehr haben, kommt nicht mehr in Frage. Und jetzt war ich von einem Arzt, der hat mir dann eine Magen-OP vorgeschlagen. Ja, aber ich weiß nicht, also die ganze Geschichte, die macht mich ziemlich fertig. Ja, aber in diesem Fall, ich bin jetzt im medizinischen Stand natürlich nicht versiert, aber das klingt ja so, als wäre die Ursache nicht, dass du extrem viel isst, sondern dass deine Schilddrüse kaputt ist oder genau, krank ist oder genau, so. Und richtig, genau. Da gibt es keine Möglichkeiten, hast du alles ausgeschöpft, hast du dich da richtig beraten? Nein, also wie gesagt, eine Magen-OP, die wäre jetzt nochmal die Möglichkeit, um nochmal halt erstmal das Gewicht zu reduzieren. Okay, aber das hat ja mit der Schilddrüse nichts zu tun. Nee, nicht wirklich, aber weil, wie gesagt, der Körper mittlerweile so aufgebläht ist, können die halt die Wirkstoffe nicht mehr halt an die bestimmten Gebiete in den Körper rankommen. Deswegen, ich verstehe. Ne? Ich könnte mir vorstellen, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du wirst mir wahrscheinlich gleich zustimmen, dass dein Körpergefühl mehr als miserabel ist für dich. Richtig. Also mein Arzt hat mir auch nahegelegt, wenn ich mich zu dieser OP nicht hinreißen lasse, dass es halt auch ziemlich schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Geht es denn einher, dass du dennoch auch viel isst? Es geht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt extrem auf meine Ernährung achte oder dergleichen, aber fettig oder sowas ehrlich ist auch nicht. Also das ist Obst ist dabei, Gemüse ist dabei, guten Hamburger, den ehrlich ich jetzt nicht jeden Tag, aber mal zwischendurch eine Tafel Schokolade oder sowas, das ist schon drin. Also. Solltest du natürlich nicht. Du solltest natürlich extrem auf deine Ernährung achten bei so einem eklatanten Übergewicht. Was machst denn du so im Leben? Bist du berufstätig? Kannst du das? Ja, das ist das Hauptproblem eigentlich, was ich habe. Gut, das Übergewicht hat damit zu tun. Ich habe Anfang November zum Glück bei dem Körpergewicht auch eine Leerstelle endlich bekommen, sodass ich auch ein bisschen Hoffnung hatte, dass es mal bergauf geht. Als was? Als Einzelhandelskaufmann. Ne? Okay, ja. Und seit geraumer Zeit werde ich da permanent angemacht wegen meinem Körpergewicht. Von den Kunden oder von den Kollegen? Nee, von den Kollegen. Ja. Ne? Was heißt angemacht? Und, ja, fettes Rindschwein. Entschuldigung, fettes Rindschwein werde ich beschimpfen, fette Sau, halt diese gängigen Sprüche, die man halt an den Kopf geworfen bekommt. Ne? Aber du bist im Moment, bist du noch in dieser Arbeit drin, du machst das noch jeden Tag. Ja, also momentan habe ich mich krank, Entschuldigung, ich habe momentan leicht einen Husten. ich habe mich krank schreiben lassen, habe ich mich. Könnt ihr mir vorstellen, dass du mit diesen Körpermaßen, die du gerade beschrieben hast, auch Schwierigkeiten in Sachen Beziehung hast, oder? Richtig, auch, ja. Also, Freundin, die habe ich schon, wie gesagt, also kenne ich gar nicht. Also sexuelle Erfahrungen habe ich überhaupt nicht sammeln können. Ist ja auch ganz normal. Natürlich, da habe ich auch das volle Verständnis für die Frauentür, wenn die halt so einen etwas korpulenteren Mann dann sehen. Also keine sexuellen Erfahrungen bisher gesammelt. Richtig, genau. Verliebt gewesen vielleicht schon, aber ist es nicht zum zu nichts gekommen. Nur negative Erfahrungen. Bitte? Nur negative Abweisung, ne? Wahrscheinlich. Richtig, genau. Freunde? Gibt's Freunde? Einen Bekannten, aber der ist mittlerweile auch zu der Erkenntnis gekommen, dass irgendwie dicke Leute irgendwie schlechte Menschen sind. Ich weiß auch nicht. Also Was sagen deine Eltern? Meine Eltern, die wohnen in Polen. Also. Ah, also das heißt, du wohnst hier im Rheinischen dann alleine? Genau, richtig, komplett allein. Was machst du so in deiner Freizeit, abends, am Wochenende? Ja, Playstation spielen oder mal irgendwie mal rausgehen, hier vor die Tür mal einen rauchen oder so. Rauchen tust du auch noch? Ja. Rauchen, ja. Schokolade essen? Ja, das hört sich ziemlich mies an, aber das sind so für mich so Auswege irgendwie, weil es... Ist mir klar. Ist mir klar. Runter. Also, ja, ist mir klar. Das ist für dich halt so... Das Gefühl, dass es mal wieder bergauf geht. Ja, dann, so ein bisschen Freude ist das für dich, in all der ganzen Misere, mal ein bisschen Spaß zu haben. Mit. Genau, richtig. Aber wenn man das alles so auflässt, ist keine Freundin, kein Sex, im Beruf wirst du gemobbt, du hast so auch keine weiteren Kontakte. Das schreit ja geradezu danach, dass du wirklich ganz radikal was unternehmen musst. Da ist das mit der Magen-OP, was dir der Arzt da empfohlen hat, das ist richtig, das musst du machen. Ja, klar muss ich die machen, aber wie gesagt, da sind auch gewisse Ängste, weil dann hatte man so kleine Lichtblicke, wie zum Beispiel auch zuletzt mit der Ausbildung, und dann denkt man, okay, jetzt geht's bergauf im Leben, das wird alles wieder, und dann bam, kommt wieder der nächste Schlag. Ist mir schon klar, Björn, aber bergauf in deinem Leben wird es erst gehen, wenn du abnimmst. Ja, klar, das ist. Nur so. Gibt's ja recht. Also, abgesehen davon, du bist zwar jetzt erst 23, aber du bist natürlich ein Hochrisikofaktor, dass du auch andere Erkrankungen bekommst bei dem wahnsinnigen Körpergewicht. Ja, klar, das stimmt. Das hat mir der Arzt ja auch so gesagt. Also du kannst dich doch kaum, kommst du so überhaupt die Treppen noch hoch, wenn du Treppen steigen musst? Ja, also wenn ich von meine 16 Treppen hier hochgehen muss in die Wohnung, dann meinen manche Leute hier im Haus, dass ich gerade vom Schwimmen komme. Ja, also, ja, siehst du. Wann könnte das denn gemacht werden mit dieser Magenoperation? Das muss auf jeden Fall erstmal unterzeichnen, das muss dann von der Krankenkasse bewilligt werden. Wie sehen die Chancen denn aus, dass die Krankenkasse das bei dir bezahlt? Die Chancen sind gut, das hat mir der Arzt auch versichert, weil wie gesagt, das ist ein extremer Fall und da werde ich ja nicht drum rumkommen. So, dann ist ganz klar, finde ich, dass wir uns vereinbaren müssen, du musst das machen. Ja, klar. Auch wenn du Angst hast und Risiken und das, natürlich hat man Schiss davor, aber du wärst nicht der Erste, der das macht. Es gibt viele Menschen, die das haben machen lassen, mit gutem Erfolg, wie ich so mitbekommen habe, auch hier in der Sendung. Ja, und vielleicht ist das ja wirklich die Chance für dich, ein neues Leben anzufangen. Radikal neues Leben. Ja, gibst du auf jeden Fall recht, Domian. Also das heißt jetzt, im Jahre 2012 wirst du die Operation machen lassen? Richtig. Und ich hoffe, in einem Jahr hast du schon erheblich abgespeckt. Ich hoffe es, also wirklich. Also, weil da hängt auch viel mit zusammen. Also ich sag dir ganz ehrlich, auf das Leben, was ich momentan führe, also weiß ich nicht. Da muss der FC Deutscher Meister werden, als dass ich jetzt wirklich, ja okay, das Leben hat noch Sinn, ne? Ja. Und das ist selber wieder das FC und Deutscher Meister, das ist. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, du bist erst 23. Du kannst ja nicht mit der Vorstellung leben, so werde ich jetzt alt. Das geht ja nicht. Ja, ich glaube, mit dem Körpergewicht kann ich gar nicht. Würdest du sowieso nicht alt werden, das kommt hinzu. Also Björn, klare Sache. Ich verstehe, dass man da Angst hat, dass einem da mulmig ist, aber wenn der Arzt das hier schon so einfädelt und die Krankenkasse das auch bezahlt in deinem Fall, dann musst du es machen, dann musst du durch. Für deine Zukunft, für deinen neuen Lebensanfang, musst du es machen. Ich drücke die Daumen. Vielleicht werden wir irgendwann nochmal miteinander sprechen, wenn du sagst, ich hab's gemacht und ich fühle mich besser. Meld dich doch ganz einfach nochmal. Roman, ich sag dir ganz ehrlich, das Gespräch, das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen beflügelt, also. Ja. Weil ich gucke die Sendung auch jeden Abend und hab mal gedacht, vielleicht rufst du mal an, sondern hat das dann heute doch geklappt. Ja. Also es ist schon ein kleiner Lichtblick auf jeden Fall. Aber das können wir ruhig ganz fest vereinbaren. Wenn du diesen Eingriff hast machen lassen, okay, können wir ruhig mal so einen Monat danach mal reden. Dann kannst du uns erzählen, wie das war, wie du das verkraftet hast, wie man sich fühlt nach so einem Eingriff. dann können wir sehr gerne in Kontakt bleiben. Du meldest dich, einverstanden? Auf jeden Fall, werde ich machen, Domian. Ja, ich bin sehr gespannt, Björn, und ich werde mich gut an dich erinnern, hundertprozentig. Super, ich bedanke mich, Domian. Alles Gute, toi, toi, toi. Schöne Sendung noch, tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Maria, 26, guten Morgen. Hallo. Maria. Guten Morgen. Ich habe meinen Fernseher lautlos, damit ich dich besser hören kann. Das finde ich sehr schlau von dir. Ich auch. Ja, Maria, über was reden wir beide? Ich glaube, wir reden darüber, dass ich seit seit geraumer Zeit mit meinem Freund zusammen bin, aber mein Chef nicht rauskriegen darf. Ich hab verstanden, dass ich seit geraumer Zeit mit meinem Freund zusammen bin und dann habe ich es weiter nicht verstanden. Und mein Chef darf das nicht rauskriegen, weil der Vater meines Freundes ist mein Chef. Ach. Ja. Dein Schwiegervater ist also dein Chef quasi. Ganz genau. Und der darf nicht wissen, dass du mit seinem Sohnemann zusammen bist. Ja, also mehr als ein Techtelmechtel hab, ganz genau. Ach der Liebe, was heißt denn geraumer, sehr geschickt ausgedrückt, ich bin seit geraumer Zeit mit meinem Freund zusammen. Was heißt das denn seit geraumer Zeit? Es sind ungefähr anderthalb Jahre, also auf jeden Fall mehr als ein Jahr. Immerhin. Ja, also immerhin, ja klar. Also und was ist das so für ein Chef, ohne dich jetzt zu sehr zu verraten? Ist das eine kleine Firma? Es ist eine relativ kleine, aber umsatzstarke Firma. Ja, ja. Und was arbeitest du in dieser Firma? Nennen wir das Ganze mal irgendwie Marketing. Ja, okay. Und du hast auch direkt viel dann mit dem Chef zu tun? Mhm, ja, das habe ich. Das hast du. Und dein Freund, also der Sohn des Chefs, arbeitet der auch in der Firma? Ja, das so wäre. Ach, das auch noch? Das ist ja sozusagen problematisch. Ach du lieber Himmel, wie aufregend. Das heißt, ihr müsst immer Theater spielen. Ja. Ihr lauft euch immer zu über den Weg im Laufe des Tages und keiner weiß das. Ja. Niemand? Niemand. Wer überhaupt auf der Welt weiß noch davon? Zwei meiner besten Freundinnen wissen das. Ja. Also meine Eltern selbst wissen zum Beispiel davon nicht und auch meine Schwester weiß davon nicht. Wir sind sozusagen, das ist... Wissen die Eltern denn, dass du einen Freund hast? Ja, aber sie denken, das ist mein alter Freund. Ah. Aber das ist egal. Also das spielt sozusagen in dem Sinne gar keine Rolle. Aber meine Eltern, die wissen das nicht und das ist egal. Also das ist nicht egal, weil meine Eltern sind mir sehr viel wert und so. Mhm. Aber das ist sozusagen nicht dieses tragische Moment, ja? Das tragische Moment ist der Vater. Also der Schwiegervater. Richtig, genau. Der Senior, ja? Also der, mhm. Ja. Ja, so ist es. Ich stelle mir das, für eine gewisse Zeit ist das, finde ich, das ganz spannend, wenn man sowas verbirgt, vielleicht in so einer Firma. Ja. Auf Dauer ist es aber sehr belastend und stressig. Ja. Warum sagt ihr das nicht dem Senior? Genau. Warum nicht? Jetzt sagen dazu, warum wir das nicht tun. Das ist so, weil sozusagen unser beider Job sozusagen dadurch gefährdet wäre. Das ist ganz kurios, aber so ist das irgendwie, weil würden wir das sozusagen irgendwie offensiv ausleben oder so, dann hätten wir sozusagen um unser beider Jobs irgendwie Angst. Weil, warum? Also ich kriege diverse Zuwendungen vom Senior, also von seinem Vater. Ja. Du kriegst diverse Zuwendungen. Ja. Also der mag dich. Der mag mich sehr, ja. Glaubst du, er wäre eifersüchtig auf seinen Sohn? Ja. Ach, ja. Das auch noch. Das heißt, im Klartext, der Alte ist auch auf dich scharf. Ja. Wirklich? Also, klingt jetzt total scheiße, aber ja, irgendwie ist es, glaube ich, so. Ach, du Liebe. Und das weiß dein Freund auch. Natürlich. Der kriegt das auch mit. Der denkt auch, letztendlich würde er. Also der Vater, der Papa würde letztendlich dich auch gerne zur Freundin haben. Ja, irgendwie ist es so. Das ach du lieber Gott, ist das kompliziert. Hat er denn schon mal so ein bisschen versucht, dich anzubaggern? Ja, das ist das, ich möchte nicht sagen das Problem, aber das ist sozusagen hat er es nur ein bisschen versucht oder schon massiv? Nee, schon massiv, ja. Doch. Was hat er denn gemacht? Also das ist jetzt kein so ein Sugar Daddy oder so, ja? Das nee. Ist, also ich meine, ich kriege natürlich diverse Boni und sowas, ja, ich fahre auch irgendwie ein schönes Auto und sowas, ja, ich verdiene gut, ja. Mhm. Aber er verdient natürlich auch gut. Das heißt, wir sind sozusagen abhängig von ihm. Das kann man so sagen. Mhm. Wie alt ist er, der Vater? Der Vater, Ende 50. Ich glaube, der ist 59. Ja. Ja. Aber nochmal meine Frage. Wie hat er versucht, dich anzubaggern? Naja, also ich meine, wir sind an diversen Abenden natürlich zusammen irgendwie unterwegs. Ja. Mhm. Und also unabhängig irgendwie von irgendeinem Alkoholkonsum oder sowas, weiß man natürlich irgendwie, wenn man das gar nicht bewusst wahrnimmt oder sowas, dass man natürlich, ich bin ein Mädchen, ich weiß ja, wie das so. Natürlich. Ja, aber red mal nicht um heißen Brei. Hat er dich richtig, hat er dich versucht zu küssen oder anzufassen oder was? Ja, das hat er. Hat er? Ja, hat er. Und du, was hast du gemacht? Okay, also zu einer Zeit war ich mit meinem Freund noch nicht zusammen. Da habe ich das nicht erwidert, aber ich habe sozusagen nicht irgendwie, ich war jetzt nicht total irgendwie, also ich war jetzt nicht total abgeneigt. Ja, abgeneigt irgendwie schon, aber ich war jetzt nicht total, ich habe ihm jetzt keine runtergehauen oder sowas, aber ich war total verblüfft und sowas und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. So. Aber so ein bisschen hast du ihm signalisiert, so ganz schlimm finde ich es auch nicht. Damals. Nee, das kann ich nicht sagen, nein. Und das ist ja irgendwie so, nein, das stimmt nicht. Aber Weiß dein Freund, dass der Vater dich schon angebaggert hat? Ja, und das ist ja auch wieder irgendwie diese Problematik, weil irgendwie ist ja mein Freund, also ich meine, mein Freund ist ja dann natürlich irgendwie auch eifersüchtig, weil ich meine, das ist ja natürlich. Natürlich, verstehe. Wenn er das einmal versucht hat und du hast ihm nicht gleich einen runtergehauen, ist es auch immerhin dein Chef, dann versucht er das, hat er das doch bestimmt auch ein zweites Mal versucht. Wie hast du denn dann reagiert? Das kommt halt immer irgendwie darauf an, was für eine Feier die jetzt gerade irgendwie da machen. Und ich bin ja jetzt irgendwie kein Flittchen oder sowas, aber ich meine immer, je nachdem, wie viel Alkohol man gerade irgendwie konsumiert hat oder sowas, dann... Macht er das? Ist man, ja, also ich meine, dann ist man sozusagen irgendwie auch... Du redest mir jetzt sehr am heißen Brei rum. Haben sich eure Zungen schon berührt? Ja. Ach, ehrlich? Ja. Wie oft? Vielleicht 5-mal oder so. Und? 10, nee. Sagen wir mal 5 bis 15 Mal. Ja. Auch schon, jetzt auch alles raus, alles auf den Tisch. Auch schon, auch nochmal, als während du mit deinem Freund schon zusammen warst? Ganz ehrlich. Ja? Ja. Ja. Aber das liegt nur daran, weil ich weiß, dass ich sozusagen finanziell von ihm abhängig bin. Nee, also Maria. Nee. So darf man seine Seele nicht verkaufen. Da bist du aber auf einem komplett falschen Weg. Ja, das stimmt. Und das ist das Problem, das stimmt wirklich. Also, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin jetzt gerade davon ausgegangen, 10 bis 15 Mal geküsst. Ja. Mehr auch schon? Ja, ein bisschen. Aber nicht viel, aber ja. Also es gab schon mal Sex. Nee, Sex nicht. Aber ihr habt nackt nebeneinander gelegen. Ihr habt euch in den Schritt gefasst. In den Schritt gefasst? Was ist das denn? Naja, ich frage, ich will wissen, was ist passiert? Was ist, also nicht direkt miteinander geschlafen, was denn? Also er hat mich oral befriedigt. Hm. Oh Gott, kann man das so sagen? Klingt so doof, gell? Bitte? Das klingt so doof. Naja, ist egal. Nun weiß ich ja, über was wir reden. Ist das auch passiert, während du schon mit deinem Freund zusammen warst? Ja. Weiß dein Freund das? Nein. Also Maria, aber komm, jetzt aber hier. Was denn? Da hast du dich aber immer reingeritten. Ich weiß, deswegen... Ach, das ist doch nicht lustig mehr. Das ist nicht lustig. Da bist du in einer vollkommen verlogenen Verstrickung. Aber ich bin total die ehrliche Person. Nee, du bist nicht ehrlich. Nein, du bist nicht ehrlich. Du bist ja schon mal gar nicht ehrlich deinem Freund gegenüber. Und du spielst mit dem Chef, weil du da Vorteile hast. Ganz einfach. Du hast ein Auto, du verdienst gut, du wirst wahrscheinlich bevorzugt. Und so lavierst du dich irgendwie da durch. Das ist schäbig. Das darfst du nicht machen. Das ist ekelhaft. Echt? Ja, finde ich schon. Du musst aber ganz, ganz schnell klare Verhältnisse schaffen. Das Richtige, das Folgerichtige wäre, wenn du aus der Firma rausgehst. Ich weiß, aber ich weiß das auch nicht, wenn du sagst, ich interessanter Job und ich weiß nicht wohin, kann ich hier keine Antwort auf geben. Ich habe studiert, also Also ich meine, ich bin ja natürlich, also ich meine, das ist sozusagen mein Traumjob. Also du verkaufst, meine, du verkaufst deine Seele, was du da machst. Ich weiß. Aber ich liebe es. Es ist eine Form, ich will dir mal sagen, ich sag's mal ganz hart, es ist sogar fast eine Form von Prostitution. Das ist voll hart. Also ja, ist hart. Und es tut mir vor allen Dingen auch leid für deinen Freund, weil da scheint ja eine richtige Beziehung zu sein oder ein Interesse zu sein. Ja. Ich lieb ihn total. Du liebst ihn total, Mensch, Mädchen, dann geh aus der Firma raus und konzentrier dich auf deinen Freund und lass diesen Chef da sausen. Das ist doch schrecklich, ist das. Du musst dir doch, wenn du dich im Spiegel anguckst, musst dir doch ganz, ganz übel werden. Ich weiß. Nein, deswegen nicht, weil ich bin ja sozusagen ehrlich zu mir selbst. Ich weiß, ich liebe meinen Freund, aber ehrlich zu sich selbst sein heißt noch erstmal gar nichts. Daraus müssen dann auch Konsequenzen folgen. Es kann nicht sein, dass ich bin ehrlich, ich verkaufe meine Seele. Das macht's noch nicht gut. Gut macht's erst, wenn du dann eine Konsequenz draus ziehst. Ich weiß, aber ich bin tatsächlich irgendwie finanziell abhängig. Nee, gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Also du wirst, wenn du bist Studentin noch, sagst du. Ja. Ja. Du hast da einen Job im Marketingbereich, was auch immer. Kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht in irgendeinem anderen, in einer anderen Firma irgendwas Ähnliches findest? Ich habe da einen enorm guten Stundenlohn. Das darf man nicht irgendwie außer Acht lassen, ja? Ja, aber auf was für einer Basis? Stundenlohn? Nein, aber auf welcher Basis? Auf der Basis, dass der Chef auf dich scharf ist. Dafür kann ich ja nicht. Ich sehe ja gut aus. Nein, aber du machst es ja mit. Dafür kannst du. Kannst du was. Und du lügst. Ich bin ja nicht doof. Also ich meine. Und du machst Sachen mit, die du gar nicht willst. Du lässt dich von dem lecken, obwohl du es gar nicht willst. Im Grunde deines Herzens. Oh Gott, jetzt bin ich ja echt pikiert ein bisschen, ne? Aber ja, also nein, das nicht. Aber irgendwie ja doch. Also, ich muss es dir doch so klar ins Gesicht sagen. Ich höre nicht daraus, dass du auch nur ansatzweise in diesen Chef verliebt bist. Nein, gar nicht. Gar nicht. Du bist verliebt in den Junior. Ja, ich bin der Sohn. Der ist so toll. Also der ist so, wenn ich über den spreche, dann geht mir mein Herz. Also es ist echt so. Dann schäm dich, was du machst. Schäm dich, was du machst und veränder dein Leben. Mehr kann ich dir nicht sagen. Da gibt's keine andere Lösung, keinen anderen Weg. Zieh sofort die Notbremse. Ich glaube, du hast schon genug schlimme Sachen angerichtet. Aber du kannst... Wenn der so rausbekäme, dann ich habe Angst davor, sozusagen, dass er sozusagen dann auch gewissermaßen die Notbremse zieht. Weil dann sozusagen, das wäre so schlimm, wenn er sozusagen rauskriegen würde, was da... Ich wollte das ja gar nicht, aber ich meine... Dann mach doch Folgendes. Dann geh doch zuerst mal aus der Firma raus. Dann hast du schon mal einen ganz großen Schritt gemacht und da fällt dir schon mal ein großer Stein vom Herzen. Ja, in Sachen Moral. Und dann, was alles weiter noch zu beichten irgendwie, wann ist, musst du dann mal gucken. Aber das ist der allererste Schritt. Und das wird auch deinem Freund entgegenkommen, weil das entspannt ja die gesamte Lage, wenn du da raus bist. Ja. So. Da gibt's keine so Überlappungen mehr irgendwie bezüglich irgendwie des Vaters und so. Dass ja, genau. Ja. So, Maria, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich habe dir alles in Klarheit gesagt, was ich denke. Domian, du bist ein Schatz. Dankeschön. Ja, obwohl ich jetzt gar nicht so freundlich zu dir war, aber du wolltest... Ich mag Kritik, mit der ich was anfangen kann. Und das okay. ist ja sozusagen... Ja. Dankeschön. So, dann wünsche ich gutes Gelingen bei der Lebensveränderung jetzt. Marie, okay. Alles Gute. Gute Nacht. Gute Nacht, tschüss. Ciao. 1.33 Uhr, 1.34 Uhr haben wir gleich und hier ist Radio 1 Live und das wieder Fernsehen mit der Live-Sendung Domian und das heißt ein Talkradio und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann könnt ihr anrufen unter 0800 220 50 50. Jörg, 46. Guten Morgen, Jörg. Ja, guten Morgen. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja. Ich rufe an wegen deinem Gespräch gestern mit dem Mann, der das UFO gesichtet hat. Ja, in Bielefeld. In Bielefeld vom Knast. Genau, in Bielefeld vom Knast. Jetzt sag, du hast es auch gesehen. Ich kann das nicht bestätigen. Aha. Leider. Okay. Wobei ich mir grundsätzlich mich über sowas nicht lächerlich mache. Ich frage mich auch, was sie ausgerechnet dort gesucht haben und nicht irgendwo andere technische Einrichtungen oder sonst was. Mhm. Aber das ist, das war eigentlich nur, ich beziehe mich hier auf das Gespräch und du hast angeregt, wegen der Thematik 2012, Weltuntergang. Ja, sehr gerne, genau. Also, es gibt einen Maya-Kalender, der sagt 2000, am 21.12., an meinem Geburtstag, 2012. Genau, und als du deinen Geburtstag hast, ist mir auch sofort dieses Datum eingefallen. Übrigens, ich muss mir eben mal sagen, ich vergesse, an alle da draußen, ich habe so viele Geburtstagswünsche, Weihnachtswünsche und Neujahrswünsche bekommen. Tausend Dank, lieben Dank, habe mich sehr, sehr gefreut, habe ich die letzten Tage ganz vergessen, mich zu bedanken. Jetzt aber zu dir wieder, Jörg. Gut. Und nochmal vorab wollte ich sagen, dass ich finde deine Sendung und die Arbeit von eurer Redaktion so ganz toll. Dankeschön. Und ihr versucht ja den Leuten zu helfen und die irgendwie weiterzubringen. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit dem Anruf jetzt beabsichtige, mich selbst hier im Fernsehen zu hören. Und was zu dem 2012 ich sagen wollte, ist, was mit Sicherheit vielen Leuten auch schon bekannt ist, dass es mit Weltuntergang überhaupt nichts zu tun hat und auch von den Maya niemals so formuliert wurde. Ach, es wurde nicht so formuliert. Wurde nicht so formuliert. Du bist ja belesen und weißt genau. Ein bisschen mehr. Wie haben die Mayas das denn gemeint? Die Maya reden von einem Zyklus. Die Maya haben eine andere Auffassung von dem Zeitablauf. Sie sagen, dass die Zeit nicht linear verläuft, sondern in einem Kreis. Und dass dieser Kreis am 21.12.2012 geschlossen ist. Und dadurch quasi wieder von vorne alles beginnt. Ach so. Und es geht also dann nur um einen Übergang, nicht um einen Untergang. Ein Übergang in eine andere Phase. In eine andere Phase, genau. Das ist eigentlich alles, was damit gemeint ist. Und erstaunlich ist ja die astronomischen Fähigkeiten von denen, denn das bestätigt ja auch die heutige Wissenschaft. Es geht ja bei dem Kalender darum, wo die Sonne steht, in welchem Sternbild. Und das ist ein Zyklus, der sich über insgesamt 52.000 Jahre erstreckt. Und das ist nach wie vor unverändert, diese Tatsache. Das andere ist ja, was macht man daraus? Die Interpretation, was sagt uns das? Ja, wie erklärst du dir diese Hysterie, die ja schon wahrscheinlich jetzt demnächst immer stärker wird? Richtig, weil eben diese Falschinformation im Umlauf ist, dass es sich am Weltuntergang handelt. Da kann man sich natürlich fragen, ist das gezielt gescheut, diese Hysterie, oder ist das einfach nur inkompetent. Nun gab es ja schon im Laufe der Zeit, gab es ja schon zahlreiche Daten, die den Weltuntergang vorhergesagt haben. Ne? Und wir leben ja immer noch, alle. Also die Zeugen Jehovas haben das ja auch schon ein paar Mal vorhergesagt, dass die Welt untergehen. Ja, ja. Gut, also solche Leute finden sich immer. Ne? Ja, also, natürlich. Der eine macht sich vielleicht interessant damit und der andere, wie gesagt, hat andere Ziele. Aber konkret geht es ja jetzt um diesen Maya-Kalender und diese Kompetenz, die diese Leute hatten. Und dass das halt nicht in den Schmutz gezogen wird, diese Information, denn da ist ja definitiv was dahinter. Wie kommt es, dass du dich da so gut auskennst? Ja, das ist halt so, ich informiere mich halt auch gern und jetzt komme ich auch nochmal zu der Äußerung, die ich gemacht habe. Mein Ziel wäre es, wenn ich andere Leute weiterbringen will, dass die Leute sich mal auch wirklich abseits von den Massenmedien, insbesondere diese Yellow Press und so weiter und diese ganzen Sensationsmassenmedien informieren. Und da schafft das Internet eine wunderbare Plattform, weil das haben Leute, die gewisse Interessen verfolgen, nicht in der Hand. Ja. Natürlich wird auch viel Schrott über das Internet gerade zu dem Thema 2012 verbreitet. Ja, aber wenn man gezielt sucht, findet man schon was. Wenn man gezielt sucht, findet man auch gute Informationen. Genau, ich habe eine Frage, da du ja nun doch gut informiert zu sein scheinst. Laut Maya geht man in einen anderen Zyklus über. Genau. Sagen die Maya etwas über diesen Zyklus, was für eine Art Phase dann auf uns zukommt? Sie haben ja beschrieben, jeweils was mit, die haben diesen Gesamtzyklus von den 52.000 Jahren noch in Unterzyklen unterteilt und da jeweils beschrieben, was diese Zyklen bringen. Und auch da hat man also sehr große Übereinstimmung schon in der bisherigen Welthistorie gefunden. Und das Ganze kann man vielleicht sehen wie ein Horoskop zum Beispiel. Also was stünde uns denn dann in den nächsten, sagen wir mal, 50 Jahren bevor? Ja, also auf jeden Fall dieser Übergang ist, wenn man sich beschäftigt zum Beispiel mit Polaritäten, so wie in der asiatischen Lehre Yin und Yang, dann ist das nichts weiter als ein Wechsel von der einen Polarität in die andere. Also du kannst mir nichts Konkretes sagen, was die vorhersagen. Nein, das haben die das auch nicht. Mhm. Das wäre auch vollkommen unsinnig, da jetzt irgendwelche konkreten Ereignisse oder so. Ah ja, also man kann da nicht beispielsweise einen Weltkrieg herausdeuten oder Naturkatastrophen oder so. Das geht, das wäre unseriös. Auf keinen Fall. Nur Tendenzen. Denn wie gesagt, das tut ja auch die Tendenz, wenn man sagt, man hat im Horoskop die Tierkreiszeichen und so weiter, dass man sagt, der Mensch neigt dazu, der Mensch neigt dazu, da wird man ja auf keinen Fall sagen, der wird sich morgen um diese Uhrzeit dann ein Zeichen kaufen oder sowas, ne? Das ist unseriös. Also, das heißt, du gehst sehr gelassen an den 21.12.2012 heran und bist guter Dinge, dass du auch den 22. Ja, auf jeden Fall. Und auch was das Datum an sich betrifft, selbst wenn das dann bestätigt wird, dass dieser Übergang stattfindet, das kriegen die meisten Leute gar nicht mit. Das ist ein allmählicher Übergang. Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, ein errechnetes Datum. Ich weiß auch gar nicht, das war immer so ein komisches Gerede. Die Welt geht unter. Was bedeutet das denn? Geht das Universum unter? Platzt die Erde auseinander? Ja, eben drum. Das saugt dann sieht man sich schon diese Hirnrissigkeit, die da hinterher steckt. Genau, wie so vieles falsch interpretiert wurde, auch in der Bibel und so weiter. Ja. Und wie gesagt, das kriegt man gar nicht mit, diesen Übergang. Das ist, wenn man jetzt vergleichen wollte mit der Mondphase. Wenn der Mond voll ist, einen Tag davor und einen Tag danach, sieht man nicht viel Unterschied. Ja, ja, genau. Und, ganz genau. Und wenn es jetzt rein rechnerisch auf den 21.12. fällt, da ist natürlich vorher schon Veränderung und nachher ist Veränderung. Natürlich. Was jetzt am 21.12. konkret. Also, ich danke dir sehr für die Aufklärung. Wir sind alle beruhigt und können sicher viel besser schlafen heute Nacht. Nachdem und wir das wie gesagt, gehört haben. Und die Leute sollten mal auch was andere Sachen, die angezweifelt werden, auch was solche Sachen wie UFO-Phänomene, Illuminati und was weiß ich, die ganzen Sachen, die von Hollywood immer so verfälscht werden, da steckt ja auch eine gewisse Absicht dahinter, damit Informationen lächerlich werden, wenn sich jemand damit beschäftigt. Also dein Aufruf ist, dass man da gezielter und sortierter sich informiert und genauer informiert. Und nicht, weil man sagt, ich habe es jetzt 10-mal gehört, also ist es wahr, genau. Das ist eine bestimmte Methodik, um Leuten Informationen in den Kopf zu prügeln, damit die Leute glauben, es wäre so. So jetzt machen wir Schluss, würde ich sagen. Okay, gerne. Ich danke dir sehr herzlich und alles Gute, das wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Und hier ist ein Mann mit dem schönen Namen Tristan, 33, guten Morgen. Hallo? Ja, grüß dich, Domian. Ja, Tristan. Grüß dich. Guten Tag. Um was geht's bei dir? Also, es geht bei mir um eine sehr sensible Frage. Und zwar, das Problem ist, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo der Vater sehr früh gestorben ist. Wie alt warst du, als der Vater gestorben ist? Ja, das ist 12 Jahre her, also sprich, da war ich einigermaßen jung, ich bin jetzt 33. Mhm. Und wir mussten jetzt die letzten Jahre, also mit meiner Mutter und mit meiner Schwester, alleine aufwachsen. Ja, aber dann warst du ja schon aufgewachsen. Ja, wenn man so will, schon. Aber wir haben halt sehr viel von unserem Vater bekommen und er hat uns immer sehr unterstützt. Also egal, welche Situation es war, er war immer auf unserer Seite. Mhm. Und das Problem war, er war auf einmal weg eben. Wir haben sehr drunter gelitten. Meine Mutter hat sich sehr bemüht. Die hat uns, also die war dann praktisch alleinerziehende Mutter. Ich habe noch eine Schwester. Wie alt ist die Schwester? Ja, die Schwester ist jetzt 29, also 4 Jahre jünger als ich. Und an was ist dein Vater gestorben? Ja, also schwer zu sagen. Also er hatte mehrere Leiden. Er war unter anderem lungenkrebskrank. Ja. Er hatte aber auch, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich wollte das nie, sag ich mal, genau wissen, weil meine Mutter immer wieder darüber gesprochen hat, aber er hatte diese Krankheit in diesem Körper zersetzt. Und er musste zum Schluss, obwohl er vorher kerngesund noch war und trotz Krebserkrankung, musste er im Rollstuhl sitzen und musste im Rollstuhl überall, also in jeden Raum reingefahren werden. Er konnte sich auch nicht mehr klar artikulieren. Er konnte auch nicht mehr die Gabel selber zum Mund bewegen oder sonst was. Also das war sehr schlimm. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich ein sehr tiefes Empfinden habe für Familienzusammenhalt, so nenne ich es mal. Ja, das heißt für Schwester und Mutter und so weiter. Für Schwester und Mutter, weil ich dachte, ich bin dann der Mann, der an die Stelle vom Vater rückt. Ja. Und ich habe das dann alles noch auf einer emotional normalen Ebene gesehen. Die Problematik war allerdings, ja, wie soll ich sagen, also es ist ein schwieriges Thema. Ich verstehe es noch nicht. Versuche mal in einem Satz das Thema zu sagen, was dir am Herzen liegt. Das Problem war, ich habe irgendwann gemerkt, ich habe stärkere Gefühle zu meiner Schwester. Ah, jetzt verstehe ich das Thema. Also es war im Endeffekt so... Seit wann hast du diese stärkeren Gefühle zu deiner jetzt 29? Also die stärkeren Gefühle seit 4-5 Jahren circa. Moment. 4-5 Tagen erst? 4-5 Jahren. Jahren. Vier, fünf so. Jahren. Ja. Also der Vater ist seit 12,5 Jahren tot. Und seit 4-5 Jahren habe ich diese stärkeren Gefühle. Was heißt starke Gefühle? Bist du verliebt in deine Schwester? Ich konnte das bis heute nicht mehr richtig differenzieren. Hast du eine sexuelle Sehnsucht zu deiner Schwester? Ich habe irgendwie, also ich wollte dich auch deshalb mal kontaktieren und dich anrufen, weil ich mir Hilfe von dir erwartet habe. Ich kann es nicht einschätzen. Also es ist so, ich habe mich dann immer so als Vaterersatz, so nenne ich das mal, gefühlt, bei meiner Schwester und bei meiner Mutter. Und ich habe dann versucht, für sie da zu sein, diese, sage ich mal, klassisch männlichen Aufgaben zu übernehmen. Okay, die Vorgeschichte habe ich verstanden. Versuche mal eine konkrete Antwort auf meine konkrete Frage zu geben. Meine Mutter hast du sexuelle Sehnsüchte zu deiner Schwester? Ich glaube schon. Weiß deine Schwester das? Sie kann es sich, glaube ich, denken. Also ich hatte schon mehrmals Situationen, wo ich von einem Schlüsselloch, also nicht von meiner Schwester, aber von meiner Mutter praktisch erwischt wurde. Und sie sagte mir dann, das ist nicht natürlich, lass deine Schwester in Ruhe, du Sau. Und ich habe ihr dann versucht zu erklären, aber das ist ja auch irgendwie ein Schutzinstinkt. Ich möchte ja sehen, wie sie aufwächst. Und, naja, nur gut, aber sie ist ja jetzt sie ist ja jetzt eine erwachsene Frau von 29 Jahren. Ja, genau. Ist deine Schwester in einer Beziehung? Hat sie einen Freund, einen Mann? Das ist das Problem. Also sie hat jetzt ungefähr seit ungefähr einem halben Jahr, sagen wir mal, oder seit einem Dreivierteljahr, hat sie einen Freund. Ja. Mit dem hat sie sich sehr vorschnell, meiner Ansicht nach, verlobt. Wohnt ihr alle noch in einem Haus? Ja, wir wohnen alle in einem Haus. Also meine Schwester wohnt ganz oben im dritten Stock, der zweite Stock ist vermietet, im Erdgeschoss wohnt meine Mutter und ich wohne im Keller. Mhm. Und wir haben uns das sehr gemütlich eingerichtet und wir wollten immer eine Familie sein. Und ich habe die Problematik, dass ich mir denke, irgendwie bricht sie aus der Familie raus. Verstehst du, Domian? Also, nein, verstehe ich nicht, weil... Es ist nicht mal ein Teil von uns sein, dass ich... Lass mich mal ausreden, das ist doch gut so. Die Frau ist 30 Jahre fast. Dann darf sie auch aus der Familie in diesem Sinne ausbrechen. Es tut ihr sogar sehr gut. Aber sie wollte ja immer nur mich als Mann. Hat sie das gesagt? Sie hat mir mal gesagt, sie möchte irgendwann, dass wir eine Familie gründen. Da habe ich ihr dann schon gesagt, ich weiß halt nicht, wie das ist mit dieser... also auch Gesetzgebung oder auch medizinisch gesehen, ob das so gesund ist, da habe ich sie darauf hingewiesen. Also sie, gesagt, sie möchte mit uns im Familienverbund bleiben, meine Mutter leidet sehr darunter. So, jetzt lassen wir mal die Mutter... Lass mich mal weiter fragen. Das heißt, das war mir nicht so klar, das heißt, deine Schwester hat zu dir gesagt, sie möchte dich heiraten und mit dir eine Familie gründen? Hat sie das so gesagt? Also sie hat, also es gibt scheinbar, also ich habe mich da nie darum beschäftigt oder darum gekümmert, es gibt scheinbar in Spanien die Möglichkeit, auch als Geschwister zu heiraten. Hat sie das so zu dir gesagt? Das hat sie zu mir gesagt. Das heißt, du gehst davon aus, demzufolge musst du davon ausgehen, dass sie auch solche Gefühle zu dir hegt, wie du offensichtlich Gefühle zu ihr hast. Ich glaube schon, weil wir haben früher ein Puppenhäuschen im Garten aufgestellt und da waren wir immer, da sind wir immer drin gelegen, also schon seit unserer Teenagerzeit. Aber das war bis vor einem halben, dreiviertel Jahr so, also praktisch bis sie ihren Verlobten kennengelernt hat. Da haben wir uns wohlgefühlt, da haben wir uns gelernt. Aber immerhin hat sie jetzt einen Verlobten. Ja. Das heißt, sie hat sich für einen anderen Mann entschieden. Ja. Ja, stimmt. Aber auf ihrer Facebook-Seite hat sie halt trotzdem nur 10 Fotos von Südafrika platziert, wo sie mit ihrem Verlobten war. Und ich sag mal, übertrieben vielleicht, aber es ist so in der Relation, vielleicht 150 Bilder von mir und ihr zusammen. Und es ist halt sehr eng gewachsen. Und also zunächst halt einmal, zunächst einmal ist dir klar, du weißt, dass du strafrechtlich in einer Strafzone dich befindest, wenn du einen Kontakt... Erst wenn ich, glaube ich, mit ihr Kinder mache oder wenn ich mich mit ihr verheirate. Wenn es einen Kontakt gibt, auch einen sexuellen Kontakt. Richtig, genau. So war das ja nicht wohlgemerkt. Also ist mir schon klar. Sie hat zu mir angezogen, gefühlt und... Ich bin wahrscheinlich für sie, ich kenne ja diesen Verlust, diese Verlustangst, ich bin wahrscheinlich für sie in diese... Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nein, jetzt lass mich mal bitte ausreden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du nicht der massive Part bist, der das an sich klammert. Vielleicht will sie das gar nicht. Offensichtlich ein Anzeichen für mich ist schon da, darin zu sehen, dass sie jetzt einen Verlobten hat und dass sie aus dem Haus raus will, dass sie aus der Familie raus will. Vielleicht bist du derjenige, der klammert und der unbedingt das will. Ich glaube, das liegt eher an meiner Mutter. Wie eine Mutter, die will das. Also wenn du so möchtest, Domian, ich würde sie freigeben, weil ich möchte, dass sie glücklich ist. Dann tu es doch. Ja, das tue ich doch. Ich möchte, dass sie glücklich ist. Warum regst du dich dann auf? Ich liebe meine Mutter. Das, nicht da ist sexuell, platonisch als Mutter. Da ist und sie hat sehr viel durchleiden müssen. Ja, aber das verstehe ich. Sie denkt, sie verliert jetzt ihre Tochter. Ach, das ist doch albern. Susanne, das ist doch nur völlig albern. Man verliert doch die Tochter nicht, wenn die Tochter heiratet. Das ist doch völlig albern. Wenn du das ernst meinst, was du gerade gesagt hast, dass du sie freigibst, dass du das Glück deiner Schwester willst, irgendwas stimmt mit der Leitung nicht. Hallo? Ja, ich höre dich. Ja. Ich höre dich. Dann musst du auf deine Mutter einwirken und klare Verhältnisse schaffen und ihr sagen, das ist gut für die Tochter, dass sie jetzt ihren eigenen Weg geht. Mein Gott. Christine ist eine selbstständige Frau, eine selbstständige Persönlichkeit, die muss ihren Lebensweg gehen. Ich verstehe das, die hat Angst, weil sie ihren Mann verloren hat. Und ich habe ihr auch Probleme bereitet, aber ich habe immer versucht, sag ich mal, dieser Ersatz zu sein. Ja, ich verstehe das schon alles. Aber sie ist nicht die erste Frau, die ihren Mann verloren hat. Ich muss mal folgendes mal interessieren. Ich mache das ganz direkt mit der Leitung. Die stimmt überhaupt nicht. Ich höre immer zu mich im Echo. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich halte es für die beste und ich sag's jetzt nochmal, für die beste und gesundeste und normalste Entwicklung, wenn deine Schwester jetzt ihren eigenen Weg geht. Ich halte es auch für dich für am besten, wenn du dich von der Schwester in diesem Sinne abwendest und deinen Weg gehst. Und die Mutter muss das akzeptieren. Das ist der Lauf der Dinge. Jetzt, ich weiß nicht, ob du mich das noch verstanden hast. Ich bitte dich aufzulegen. Wir melden uns nochmal bei dir. Dann können wir im Hintergrund nochmal reden. Und sag jetzt mal Schuss. Jetzt ist die Leitung schon so platt. Ich hoffe, dass er das noch verstanden hat. So. Dann machen wir jetzt weiter mit der Alexandra, 41. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Alexandra, was geht's bei dir? Ja, ich habe seit 2 Monaten einen Freund. Und es gibt Probleme im sexuellen Bereich, dass er immer so früh kommt beim Sex. Wie alt ist denn der Freund? Der Freund ist 33. Mhm. Früh kommen heißt wann? Ja, also wenn wir miteinander schlafen, ist nach 1-2 Minuten alles vorbei. Ach, das ist natürlich nicht so schön für dich. Genau. Habt ihr darüber gesprochen schon? Nein, ich habe ihn direkt nicht drauf angesprochen. Er hat dann gesagt, es ist ihm, er hat sich dann entschuldigt, dass er so früh kommt und hat gesagt, dass er manchmal damit Probleme hat. Mhm. Aber ich bin da jetzt nicht so drauf eingegangen und habe das dramatisiert. Ich habe gesagt, wir können das dann ja nochmal probieren, aber dann war das Gleiche in Grün. Also da ist er auch wieder so früh gekommen. Du weißt nicht, ob das bei ihm generell immer so ist, oder? Genau, weil wir erst so früh zusammen sind. Also wir haben jetzt bisher nur 5-6 Mal miteinander geschlafen und da war das immer so. Mhm. Und wenn man sich danach dann noch ein bisschen Zeit lässt und dann nochmal anfängt, wie ist es dann? Ja, dann macht er das so, dass er sich erst um meinen Orgasmus kümmert. Ja, aber kann er dann, kann er denn dann nochmal, so, wenn ihr wisst? Er kann nur nochmal, weil das Ergebnis ist das gleiche, dass er dann auch so früh kommt. Und da wollte ich dich fragen, ob es vielleicht irgendwelche Techniken gibt, wie man das unterdrücken kann, oder? Also eine Technik ist natürlich, die ich gerade schon mal gesagt habe, dass man ein bisschen wartet und sich dann nochmal miteinander vergnügt. Aber wenn er dann wieder so schnell kommt, würde ich das Ganze jetzt nochmal eine Nummer weiterspinnen. Und ein drittes Mal? Was ist mit einem dritten Mal? Ja, dreimal hintereinander haben wir jetzt noch nicht miteinander geschlafen, nur zweimal hintereinander. Nun ist das Ganze ja nur sehr frisch bei euch. Ihr seid ja noch in der Frischverliebtheitsphase. Ja, und alles andere stimmt auch. Also ich fühle mich wohl mit ihm und habe Schmetterlinge im Bauch und er auch. Und Deswegen würde ich da jetzt noch gar nicht so ganz aufgeregt sein. Am Anfang kann das natürlich passieren. Er ist verliebt in dich, er ist voller Leidenschaft. Allerdings würde ich auch mal schon ganz offen mit ihm darüber reden, ob das immer schon so war, ob er für sich denn vielleicht also schon... Also er sagt, bei der Selbstbefriedigung kann er das steuern. Da kommt er nicht so früh. Es gibt natürlich tausend Möglichkeiten und Tricks, wie man das ein bisschen hinzögert oder indem er vielleicht, bevor er mit dir schläft, sich mit sich beschäftigt, dass er nicht gar so erregt ist. Er könnte dir auch sagen, was du vielleicht am Anfang unterlassen sollst, damit er nicht zu sehr... Also im Prinzip ist es eine Frage des offenen Gespräches miteinander. Und auch ein bisschen der Geduld. Ja. Nach zwei Monaten, ist das noch nicht so. Also würde mich das noch nicht so sehr sorgen. Er ist ja nur viel jünger, also 10 Jahre jünger ungefähr als du. Ja, er ist 9 Jahre jünger als ich. Wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns auf einer Flirtline kennengelernt, witzigerweise. Es funktioniert auch. Ja. Da kann man auch jemanden Nettes kennenlernen. Und dann haben wir uns erst ein paar Mal im Café und im Kino getroffen und dann... Und er wohnte auch zufällig in deiner Gegend? Er wohnt ziemlich in meiner Nähe, ja. Ja. Und dann hat es gleich gefunkt. Ja, genau. War der Altersunterschied in irgendeiner Weise für ihn zum Beispiel ein Problem? Nein. Überhaupt nicht? Und wie lange warst du oder wie lange war er? Wie lange wart ihr solo? Er ein Dreivierteljahr und ich ein halbes Jahr Single. Ach ja, gut, das geht ja dann auch noch. Ja. Ja. Hast du ja, also ich wollte ihn jetzt nicht so unter Druck setzen dann mit den Fragen, aber du meinst, ich sollte das ruhig ansprechen, wie das ist. Bald, vielleicht auch noch nicht gleich morgen und nächste Woche, da würde ich erstmal ein bisschen warten und mich da so rantasten im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht wir machen erstmal andere schöne Sachen noch so. Genau, das kann man ja auch verbinden, dass das Petting ist ja völlig okay. Genau, da könnte es lange hinzögern. Ja, genau. Und wahrscheinlich ist es sowieso dann der Fall, dass ihr beide für euch dann einen Weg findet. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann kann man das ja auch ansprechen. Das finde ich ja völlig in Ordnung. Ist das denn ganz normaler Sex, den ihr so miteinander habt, oder habt ihr spezielle Vorlieben auch? Nein, ganz normaler, in Anführungsstrichen, Sex. Ganz normaler Sex, so? Ja. Das ist auch so da eher dein Ding? Ja. Also, ich wäre da entspannt. Ich würde mich freuen, dass ich verliebt bin. Das bist du. Ja, die Gefühle stimmen auf jeden Fall. Wenn die Gefühle stimmen, dann ist das ja mit solchen Sachen auch, glaube ich, lösbar und regelbar. Ja, ich rufe jetzt nur an, weil ich so noch nie Erfahrungen mit Erektionsstörungen hatte. Also, meine Partner hatten da noch nie Probleme, meine vorherigen. Naja, Erektionsstörung ist das ja nun nicht, ne, in dem Sinne. Ich dachte, das nennt man so, wenn man zu früh kommt. Nee, Erektionsstörung ist, wenn es zu keiner Erektion kommt. Ach so. Ja. Also, aber ich glaube, wie gesagt, mach es mal so, wie wir es gerade besprochen haben, dann bist du, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Meine Liebe, Alexandra. Ja, gut. Dann genieße deine junge Liebe. Ja, und mach weiter so gute Sendungen, Domian. Dankeschön, sehr nett von dir. Und alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Alina Marquis. Und morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. unter 0800 220 50 50, immer kostenfrei für euch, oder auch mailen unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. Umso schneller können dann die Kollegen reagieren auf eure Mails. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.